und sagte: »Mein Herr, schwach sind mir die Knochen geworden, und in Altersgrauheit entfacht ist der Kopf. Und ich war im Bittgebet zu dir, mein Herr, noch nie unglücklich.